Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Peter Zeindler, geboren 1934 in Zürich, ist Journalist und Autor von Kriminalromanen. In seinem Hörspiel »Die Meisterpartie« erzählt er eine Geschichte aus dem Herbst des Jahres 1989. Fernfahrer Gerhard Brenner kommt in der Nähe von Schwerin bei einem Unfall ums Leben. Er war 1967 aus der Bundesrepublik in die DDR übergesiedelt. Brenners Tod macht die Geheimdienste mobil, denn zum Unfallzeitpunkt besteigt ein Gerhard Brenner in Köln den Nachtzug nach Basel. Köln Hauptbahnhof. Auf Gleis 7a ist eingefahren der Schnellzug 203 Schweiz Express von Amsterdam nach Basel mit Kurswagen nach Brig, Chur und Chiasso. Über Bonn, Koblenz, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Freiburg, Basel, Badischer Bahnhof. Planmäßige Abfahrt 0.06 Uhr. Schlaf- und Liegewagen befinden sich am Ende des Zuges im Abschnitt A. Abschied nehmen ist immer ein wenig sterben. Morgen Abend bist du zurück. Ein Tag. Das zählt nicht als Abschied. Warum begleitest du mich dann zum Bahnhof? Weil es zu meiner Rolle gehört. Zur Rolle als liebende Gattin. Liebe spielt keine Rolle, Gerhard. Hier, Wagen 217. Abteil 53, nicht wahr? Reist du allein? Kaum. Es wäre ein Glücksfall, eine Nacht allein in einem Schlafwagen abteilen. Und schlafen. Richtig schlafen, das meinst du doch. Ich bin müde, Brigitte. Du bist essmüde? Ja. Bis morgen, Brigitte. Machst du dir Sorgen? Deinetwegen. Du bist unterwegs, nicht ich. Eben. Der Mann im Auto der hat... Der Mann, es waren mehr als nur eine. Immer wieder andere. Totale Observierung unseres Hauses. Du hast es also bemerkt. Gehört das nicht zu meiner Rolle? Bitte, ich will nicht, dass du eine Rolle spielst. Schnellzug nach Basel, bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Die Meisterpartie. Kriminalhörspiel von Peter Zeindler. Brenner? Ja, Brenner, Gerhard. Jahrgang 1940, geboren in Magdeburg, Beruf Fernfahrer bei VEB Deutrans. Wann und wo ist das passiert? Genau heute vor einer Woche, um 23.10 Uhr, kurz vor Schwerin. Warum erfahre ich das erst jetzt? Der Name Brenner war nicht heiß. Es ist heiß. Zeugen? Ein PKW-Fahrer aus Cottbus, der hinter Brenner herfuhr. Brenner fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit. Vielleicht ist er am Steuer eingeschlafen und... Spekulationen sind... Dich wach hält. Was sagt dich wach? Wachsam wäre der richtige Ausdruck. Wovor fürchten Sie sich? Ich fürchte mich? Wie kommen Sie darauf? Sie brauchten den Ausdruck wachsam. Wachsamkeit hat nichts mit Furcht zu tun. Das meine ich. Das heißt, es ist eine Frage der Perspektive, Herr... Herr? Brenner. Ich heiße Brenner. Angenehm. Hager ist mein Name. Sie wollen doch nicht schon schlafen? Schon? Es ist nach Mitternacht. Sind Sie ein guter, schneller Schläfer? Sie sehen so aus. Wie sehen Sie denn aus, die guten und schnellen Schläfer? Darf ich die Herren stören? Ja, bitte. Ich möchte nur fragen, wann die Herren geweckt werden. Wir wollen nicht geweckt werden, Schaffner. Wir schlafen ja nicht. Das sagen Sie, Herr Hager. Sagten Sie nicht, dass Sie an Schlaflosigkeit leiden, Herr Brenner? Sagte ich das? Ich kann mich nicht erinnern. Schlafstörungen. Auch Agrypnie, Insomnie, Hyposomnie treten auf als Einschlafstörungen, deren Ursache oft auf übermäßigen emotionalen Spannungen mit schlafhemmender Überaktivität von vegetativ-nervösen Regulationssystemen im Gehirn liegt. Bären wollen also wirklich nicht schlafen? Nein, noch nicht, wie mein Abteilpartner unmissverständlich zu verstehen gegeben hat. Dann wünsche ich Ihnen eine kurze Nacht. Sie hätten es billiger haben können. Sind Sie Arzt, Herr Hager? Wie kommen Sie darauf? Oh, Ihre Definition von Schlaflosigkeit vorhin? Ach so, ich habe ganz einfach assoziiert. Schlafwagen, Schlaf, Schlaflosigkeit. Sie wirken angestrengt, Herr Brenner. Und müde, unruhig. Ich werde jetzt schlafen, Herr Hager. Was wollen Sie mir damit beweisen? Will ich Ihnen denn etwas beweisen? Ich gehe meinen Bedürfnissen nach. Weiter nichts. Auf Verzeihung. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Bitte. Trinken wir einen Schluck zusammen. Hier. Ich habe meinen Flachmann bei mir. Ein Schlummertrunk. Warum nicht? Das heißt, nein, ich trinke keinen Alkohol. Kommen Sie. Die Nacht ist lang. Und einschlafen können Sie eh nicht. Kümmern Sie sich nicht um meinen Schlaf. Aktennotiz 4. August 1965. Gerhard Brenner, Angehöriger des Bundesgrenzschutzes, wurde nach einem Gaststättenbesuch, bei dem er nach Zeugenaussagen nur einen einzigen Korn getrunken hatte, in eine Schlägerei verwickelt, als er gegen einen dort anwesenden Lokalpolitiker ausfällig wurde. Gerhard Brenner wurde bald danach aus dem Bundesgrenzschutz entlassen, nachdem sich bei einer medizinischen Untersuchung herausgestellt hatte, dass er durch schwere Schlafstörungen bedingt nicht einmal kleinste Mengen von Alkohol vertrug. Auf Ihr Wohl, Herr Brenner. Prost, Herr Hager. Sie sind Deutscher. Ob ich? Sagen Sie mal, wie kommen Sie denn auf diese Frage? Einfach so. Hätte ja sein können, dass Sie vielleicht... Ja, was denn? Viele Menschen haben doch eine, wie soll ich sagen, eine etwas verworrene Biografie. Ich zum Beispiel wohne in Basel, bin aber Deutscher. Meine Großmutter war Französin. Sie schließen von sich auf andere, Herr Hager. Mein Stammbaum ist gerade gewachsen. Sie sind geschäftlich unterwegs? Ist das ein Verhör? Neugier. Verzeihen Sie, Herr Brenner. Nur Neugier. Wenn Sie es als Verhör empfinden. Dann... Sie sind ein Mann der unfertigen Sätze, Herr Hager. Ach, wissen Sie, das hat mit meinem Beruf zu tun. Ich forsche. Ah. Und dabei sucht man zu Beginn oft nicht einmal Antworten, sondern nur die richtigen Fragen. Da stellt man so viele Fragen, bis endlich die richtige Frage gestellt ist. Die dann nur eine einzige mögliche Antwort zulässt. Das klingt sehr interessant, Herr Hager. Als ob Sie in der chemischen Forschung tätig wären. Sind Sie geschäftlich unterwegs? Computer, Software. Interessant. Mein Bruder ist auch im Computergeschäft tätig. Ach. Ich selber kenne mich da nicht so aus. Dafür hat man ja seine Mitarbeiter. Sie sagen es. Oder sein Bruder. Die Begabung Ihres Bruders ist also keine Familienbegabung. Haben Sie einen Bruder? Nein, ich habe nur eine Schwester. Und nur, das war natürlich nicht abschätzig gemeint. Bonn. Da sitzen sie. Wer sitzt da? Die Frauen der Politiker und Bundesbeamten. Sie sitzen da und denken über ihre abwesenden Männer nach. Tja. Männer sind nun einmal abwesende Wesen. Sie sind verheiratet. Da lebst du in deinem Niemandsland ein Niemandsleben. Brigitte, wir gehören zusammen. Auf Gedeih und Verderb. Wer garantiert mir denn, dass ich den richtigen Mann liebe? Garantien, Brigitte. Wenn du weg bist, habe ich nur meine eigenen Bilder. Ich kann nicht in Fotoalben blättern. Die Hochzeitsfotos. Sind wir denn verheiratet, Gerd? Bist du nicht Frau Brenner? Bist du denn Herr Brenner? Da sitze ich oft abends allein und warte auf dich. Die Brille vorn auf der Nasenspitze, die rote Decke über den Knien und die Stricknadeln klappern. Sie klappern oft eine halbe Nacht lang, bis du dann endlich kommst. Das Klappern ist wie Zeichen in der Nacht. Ein Code, mit dem ich dich irgendwo erreichen kann. Dich? Gerhard Brenner. Wen denn sonst? Einen anderen darfst du nicht kennen. Zu viel schon, dass ich es dir gesagt habe. Eben. Dich werde ich nie kennenlernen. Ein verwunschener Prinz. Ein Frosch. Lebenslänglich. Die Verwandlung verspricht keine Erlösung. Ja, ich bin verheiratet, Herr Hager. Als ob Sie das nicht gewusst hätten. Eheringe sind nicht immer ein Beweis dafür, dass man verheiratet ist. Sie sagen es. Sie tragen beispielsweise keinen Ehering und trotzdem sind Sie verheiratet. Sie sind ein guter Beobachter, Herr Brenner. Ja, man lernt ja mit der Zeit, die Zeichen zu deuten. Zum Beispiel sind Ihre Bügelfalten scharf wie ein Rasiermesser, Herr Hager. Ihre Schuhspitzen glänzen. Und das Muster Ihrer Krawatte ist gewagter, als Sie auf mich wirken. Sie sind ein Tüftler. Ein Kombinierer, was weiß ich. Aber Fantasie oder Kreativität ist nicht Ihre hervorstechendste Eigenschaft. Alle Achtung. Sie schließen messerscharf. Ein Mann, der Zeichen und Codes wirklich zu lesen versteht. Spielen Sie Schach? Schach? Tja, wie kommen Sie jetzt darauf? Ein etwas brüsker Themenwechsel. Bin ich Ihnen zu nahe getreten? Ich gebe zu, dass der Grad der Intimität, den wir erreicht haben, irritierend ist, Herr Brenner. Finden Sie? Aktennotiz. 1966 lernte Gerhard Brenner bei einem Verwandtenbesuch in Ost-Berlin die DDR-Bürgerin Inge Grieber kennen. Aus der Begegnung wurde eine Freundschaft. Im Mai 1967 siedelte Gerhard Brenner in die DDR über, wo er Inge Grieber heiratete. Er ließ sich zum Fernfahrer ausbilden. Die Ehe wurde 1969 geschieden und Gerhard Brenner kehrte später in die Bundesrepublik Deutschland zurück. Sie denken also, mit einer Schachpartie lasse sich die nötige Distanz wiederherstellen, Herr Hager? Eigentlich wollten Sie doch schlafen. Wollte ich. Sagten Sie nicht, Sie leiden an Schlaflosigkeit? Sagte ich das? Inge hat... Bitte? Sagten Sie Inge? Inge, wie käme ich dazu? Vielleicht dachten Sie an Ihre Frau. Meine Frau heißt nicht Inge. Hätte ja sein können. Ist so gewesen. Meine erste Frau hieß Inge. Und Inge spielte Schach. Dann also? Ich verstehe Sie nicht. Dann was? Dann sind Sie sicher ein guter Schachspieler. Ihre Schlussfolgerung überrascht mich, Herr Hager. Zum Ersten wäre doch anzunehmen, dass ich nicht an meine erste Ehe erinnert werden möchte. Verzeihen Sie, ich wollte gar nicht in Sie dringen. Sie tun es schon längst. Sie beginnen mein Leben um und um zu kehren. Nur, Herr Hager, eine Zugfahrt zwischen Köln und Zürich reicht nicht aus, um zu einem Happy End zu kommen. Sie sprechen von einem Happy End. Happy Ends brauchen Zeit, das gebe ich zu. Das böse Ende aber kommt immer plötzlich. Wie auch immer, Herr Hager, ein tiefer Schlaf würde uns um beides bringen. Ihr Pech, dass Sie an Schlaflosigkeit leiden. Das heißt, Sie beharren auf einer Schachpartie? Schauen Sie hier. Ist das nicht verlockend? Kleine weiße und schwarze Figuren. Sie können eröffnen, wenn Sie wollen. Eröffnen? Auf die Fortsetzung kommt es an. Sie haben längst eröffnet. Sie waren Gerd Brenners Vorgesetzter, Herr Schmidt. Sie waren zuständig für seine Einsätze als LKW-Fahrer. Ja, genau, Sir. Herr Hauptmann. Schade, Brenner war wirklich ein guter Mann. Die Rapporte über seine Fahrtbewegungen sind aber lückenhaft. Brenner fuhr seit beinahe 20 Jahren für uns. Vor allem Stückgut. Da war nie eine einzige Unregelmäßigkeit. Kein Alkoholkonsum? Brenner war trocken. Da wusste Bescheid. Und die Schlaflosigkeit? Davon weiß ich nichts. Brenner hätte über längere Distanzen nicht allein fahren dürfen. Ich sagte schon, davon war mir nichts bekannt. Weiß man genaueres über den Unfall? Mann, Sie meinen mich? Der Fahrer des anderen Wagens ist spurlos verschwunden. Sie werden ihn schon ausfindig machen. Daran zweifle ich nicht, Herr Hauptmann. Ich muss jetzt an meine Arbeit zurück. Sie entschuldigen mich. Also, Bauer D2, D4. Springer G8, F6. Bauer C2, C4. Bauer E7, E6. Springer G1, F3. Sie bemerken, der Weltmeister verzichtet auf seinen Lieblingszug, Springer B1, C3. Das heißt doch wohl nur, dass er nicht beabsichtigt, kompromisslos auf Sieg zu spielen. Sie kennen die Partie, die wir hier spielen, Herr Hager. Wir kennen sie beide. Der Weltmeister gegen seinen Herausforderer. Ganz richtig. Kasparow gegen Karpow. Sie kennen sich aus. Die Partie ist ohne Reiz, sie birgt keine Risiken. Wenn wir sie so spielen, wie sie aufgezeichnet wurde. Wir werden sie so spielen. Das heißt, der Weltmeister deutete es mit seinem letzten Zug an. Er verzichtet im Sinne seiner Verteidigungsstrategie darauf, seine Dame frühzeitig ins Spiel zu bringen. Die Dame wird rechtzeitig ins Spiel kommen und auch sogleich vom Gegner angegriffen. Das wissen Sie, Herr Brenner. Frau Brenner? Ja, bitte? Wer sind Sie? Ihr Mann ist... Ist was passiert? Passiert. Haben Sie denn nicht damit gerechnet, Frau Brenner? Womit sollte ich denn gerechnet haben? Ihr Mann befindet sich zurzeit im Nachtzug Amsterdam-Köln-Basel-Zürich-Chur. Ja. Woher wissen Sie das? Haben Sie ihn nachspioniert? Diese Frage hätten Sie nicht stellen dürfen. Jede Frage ist schon zu viel. Mhm. Jede Ihrer Fragen ist zu viel. Darf ich eintreten? Verheiratete Männer sind im Allgemeinen schlechte Schachspieler. Im Allgemeinen. Gute Schachspieler sind Eigenbrötler, Einzelgänger. Sie beschäftigen sich nur mit ihren eigenen Problemen. Frauen lenken ab. So meinen Sie doch, Herr Hager. Frauen sind jedenfalls ein Risiko. Im Allgemeinen. Sie denken, es lohnt sich nicht, dieses Risiko einzugehen. Lohnen tut es sich immer. Es fragt sich nur, ob es sich auszahlt, Herr Brenner. Eine Frage der Perspektive, Herr Hager. Ich liebe meine Frau, deshalb. Ich liebe meine Frau auch. Trotzdem. Trotzdem? Man muss sich entscheiden, wenn man überleben will. Ja, eben. Bauer D2, D4. Also doch, Sie nehmen die Herausforderung an. Ist es nicht eigenartig, dass Frauen im Allgemeinen keinen Sinn für das Schachspiel haben? Obwohl gerade die Dame die stärkste Figur im Spiel ist. Das heißt, solange sie ihre Stellung hält. Solange sie nicht durch einen unachtsamen Zug des Spielers, der sie führt, plötzlich ihre Wirkung verliert. Sie erlauben. Wer sind Sie? Es ist spät. Ja, mein Ausweis. Darf ich reinkommen? Sie sind von der Firma. Jetzt noch. Wie könnte ich dem Besitzer eines solchen Ausweises den Zutritt verweigern? Bitte. Sie sind die Ex-Gattin von Gerd Brenner. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Es gibt Datenbanken. Sind Sie verheiratet, Herr Hauptmann? Nein. Die Fragen stelle ich. Als ob sich Liebe elektronisch speichern ließe. Liebe? Sie sind geschieden. Nicht vor Gott, wie es so schön heißt, sondern weil es unser Staat so wollte, das Vaterland. Ich habe ihn mal geliebt, aber er ist gegangen. Was soll's? Jetzt ist alles anders und alles war umsonst, wenn es je einen Sinn hatte. Mir blieb keine Wahl. Erpressung nennt man das. Was wissen Sie von ihm? Sie wissen jedenfalls mehr. Warum kommen Sie um diese Zeit? Was ist mit ihm? Er ist tot. Verkehrsunfall. So, er ist also tot. Verkehrsunfall, sagen Sie. Also alles für die Katz, umsonst auf ihn verzichtet. Mein einziger Trost, er bleibt in Ihren Datenbanken gespeichert, der Nachwelt erhalten. Ich danke Ihnen für die tröstliche Nachricht. Was hat er Ihnen erzählt? Alles, Genosse Hauptmann, alles. Jetzt, da er tot ist, kann er Toter nicht werden. Er musste mich verlassen, damit ein anderer seine Biografie übernehmen konnte. Und in dieser Biografie spielte ich nur die Rolle der verlassenen Ehefrau. Inge Grieber, geschiedene Brenner. Und ein anderer Brenner wechselt in den Westen. Mit einem Stück Biografie von mir. Was für ein raffinierter Schachzug. Das ist Ihre Geschichte. Gute Nacht. Kann ich ihn sehen? Vergessen Sie diesen Brenner, Frau Grieber. Er hat nie gelebt. Kein schlechter Zug, Herr Brenner. Oh, Ihre Überraschung erstaunt mich, Herr Hager. Die Partie birgt doch weder für Sie noch für mich Überraschungen. Trotzdem, wenn man es so in der Praxis erlebt, ist doch vieles anders. Der Raumvorteil in Ihrem weißen Zentrum ist jedenfalls unübersehbar. Aber haben Sie nicht Ihren Springer dort etwas aus den Augen verloren? Nein, den Springer verliere ich nie aus den Augen. Vielleicht klingt es unorthodox, aber ich persönlich ziehe ihn dem Turm vor. Sie meinen, die Unberechenbarkeit des Springers macht es dem Gegner schwer, seinen mutmaßlichen Parcours einzuschätzen? Sie sagen es. Immerhin habe ich jetzt mit meinem Springer Ihren Bauern auf D5 geschlagen. Leben wir denn hier in einem Bauernstaat? Tut mir leid, mein Läufer wird jetzt Ihren Springer aus dem Weg räumen. Dafür werde ich jetzt Ihren Läufer schlagen. Damit haben Sie jetzt Ihre liebste Figur eingebüßt. Ich habe ja noch einen zweiten Springer. Auch der Läufer ist eine wertvolle Figur. Quer und schnell. Von einer Ecke Ihrer Welt zur anderen. Und kaum da ist er auch schon wieder weg. Aktennotiz. Nach seiner Rückkehr in den Westen war der ehemalige Fernfahrer Gerhard Brenner vorerst in einer Autowerkstatt in Straßburg tätig. Gleichzeitig aber ließ er sich in Abendkursen zum Computerfachmann ausbilden. Im Jahr 1970 trat er in eine bundesdeutsche Firma mit Sitz in Köln ein. Als Vertreter für Computersoftware war er häufig unterwegs in der gesamten Bundesrepublik Deutschland und im benachbarten Ausland, vorzugsweise in der Schweiz. Als im Jahre 1987 unsere Observierung einsetzte, erwies es sich als sehr schwierig, Brenner wirkungsvoll zu beschatten. Seine Tagesabläufe lückenlos zu verfolgen war unmöglich. Immer wieder entzog er sich durch spontane Manöver der Überwachung. Baden, Baden. Sie halten sich gut, Herr Hager. Die Partie dauert jetzt schon Stunden. Wir haben ja Zeit bis Basel. Basel? Ich fahre bis Zürich. Baden, Baden. Hier Baden, Baden. Im Basler Badischen Bahnhof wird die Partie zu Ende sein, Herr Brenner. Mit mir als Sieger, Herr Hager, das wissen Sie genau. Nicht immer ist der Sieger auch der Gewinner. Weiß gewinnt diese Partie. Sie sind genau wie ich Gefangener einer Partie, die wir nachspielen. Und Sie sind so gut und nicht besser als der Mann, der in dieser Partie die schwarzen Steine geführt hat, Karpow. Wie könnte ich besser spielen als ein Weltmeister, Herr Brenner? Sie werden diese Partie nur gewinnen, wenn Sie sich Zug für Zug an Kasparows Züge halten. Und werden trotzdem verlieren. Das Genie Kasparow gegen den Taktiker Karpow. Ich fühle mich wohl in der Haut eines Genies. Ja, Kasparow das Genie gegen Karpow den Taktiker. Aber statistisch gesehen gewinnt dann auf Dauer doch der Taktiker. Genies machen irgendwann mal einen Fehler, Herr Brenner. Genies sind nicht unfehlbar. Und der Fehler trifft sie unvorbereitet und wirft sie um. Dafür erleben Genies immer wieder berauschende Höhepunkte ihrer traumwandlerischen Fähigkeiten. Ja, Genies sind gespaltene Menschen. Sie schaffen es nur, besser zu sein als andere, weil sie sich immer nach dem anderen in sich sehen. Nach einem zweiten Ich, das sie anspornt, das für sie eine Herausforderung ist. Aber wenn sie dort angekommen sind, wenn sie es geschafft haben, mit der Schattenfigur zur Deckung zu kommen, fällt die Spannung von ihnen ab. Dann sind sie leer. Sind vielleicht sie selbst, aber nichts mehr hält sie in Trab. Das Leben ist keine Herausforderung mehr, sondern will nur noch gelebt werden. Ruhig. Da sitzen Sie also abends und nachts und stricken und stricken und warten auf ihn, Frau Brenner. Auf ihn? Ich weiß nicht. Ich warte auf irgendwas. Ich wartete. Ich verstehe Sie nicht. Worauf hätten Sie denn warten können, wenn nicht auf ihn? Auf einen anderen? Auf einen anderen? Ihre Beziehung zu Herrn Brenner war gestört? Wundert Sie das? Warum haben Sie sich dann nicht von ihm getrennt? Wie hätte ich das tun können? Ich liebe ihn doch. Sie widersprechen sich, Frau Brenner. Wen lieben Sie? Ja, das ist die erste sinnvolle Frage, die Sie stellen. Ich heiratete Brenner, ich wurde Frau Brenner. Und dann plötzlich erfuhr ich eines Tages, dass ich gar nicht Frau Brenner bin. War das denn ein Problem für Sie? Nicht der Name. Frauen wechseln ja ohnehin in den meisten Fällen ihren Namen, wenn sie heiraten. Nein, es war der Gedanke, dass ich einen Fremden liebte. Ich meine, einen Mann, dessen Gefühle, dessen Gedanken nichts mit dem zu tun haben, was er zu sein vorgibt. Sie sind es müde geworden. Müde? Nein. Ich fühlte, wie mir mein eigenes gelebtes Leben entwich. Wie es immer unwirklicher wurde. Weil ich mit einem Mann lebte, der mir ein Leben anbot, das auf falschen Voraussetzungen beruhte. Darum habe ich tagelang, nächtelang nur noch am Fenster gesessen und gewartet, bis endlich einer dieser Männer vor dem Haus aus seinem Auto steigen und an der Haustür klingeln würde. Und bis er seinen Ausweis vorzeigen würde. Bundesamt für Verfassungsschutz. Und jetzt bin ich gekommen statt der Männer. So viel Feinfühligkeit wäre gar nicht nötig gewesen, mir wäre jeder recht. Jetzt, wo doch alles anders geworden ist. Hat Ihnen Ihr Mann deshalb die Wahrheit gesagt? Warum hat er Sie nicht im Glauben gelassen, dass er wirklich der ist, den Sie zu heiraten glaubten? Das war wahrscheinlich sein großer Irrtum. Er wollte mir die Wahrheit sagen und zog mich in seine eigene Lüge hinein. Er sagte mir, dass er nicht der sei, für den man ihn hält. Aber wer er wirklich war, wusste er selbst nicht mehr. Und jetzt ist die Mauer gefallen und sein Fremdsein hatte plötzlich seinen, naja, inneren Sinn verloren. Freiburg. Im Breisgau. Noch eine gute halbe Stunde, Herr Brenner. Schach. Der Zug ist gut. Trotzdem nicht gut genug. Sie wissen, dass mein Turm Ihren Springer schlagen wird. Ich weiß. Es war ja auch nicht der endgültige Mattangriff. Ich verliere den Springer, schlage aber Ihren zweiten Turm mit meiner Dame und habe meine Position bedeutend verbessert. Ich habe Zeit gewonnen, Herr Brenner. Bedenkzeit. Sie wird Ihnen kaum etwas nützen. Ich nutze Sie zu einer Mitteilung. Ihre Mitteilungen interessieren mich nicht. Mich interessiert Ihr nächster Zug, Herr Hager. Bitte. Brenner ist tot, Herr Brenner. Brenner ist... Brenner. Wollen Sie auch einen Schluck? Wie ist Brenner gestorben? Autounfall. Zusammenstoß mit einem anderen Laster. Am Steuer eingeschlafen. Wie Sie wissen, litt Brenner an Schlaflosigkeit. Dann war es wohl der Alkohol. Er vertrug keinen Alkohol. Wem sagen Sie das? Nicht schade um ihn. Brenners Tod berührt Sie nicht. Brenners Tod ändert einiges. Ein schöner, zufälliger Tod, der mir gelegen kommt. Herr Hager, das können Sie mir glauben. Ich glaube es Ihnen. Wie sind Sie auf mich gekommen? Rastafano, wir observieren Sie schon seit längerer Zeit. Und als ein Gerhard Brenner in der DDR einen tödlichen Unfall hatte, war da plötzlich ein Brenner zu viel. Aber bis dahin konnten Sie mir nichts nachweisen. Verdammt nochmal, warum sind Sie denn nicht einfach übergelaufen? Warum haben Sie sich nicht gestellt, wenn Sie es doch einfach satt hatten? Noch nie war die Gelegenheit so günstig. Das sagen Sie. Es stimmt für alle, aber es stimmt nicht für mich. Es stimmt nicht? Das Ende einer Doppelexistenz im wahrsten Sinne des Wortes. Sie können wieder Sie selber sein. Ich selber? Ich war es leid, das Leben eines anderen zu führen, aber wer bin ich denn jetzt? Brenner ist tot, der Film ist gerissen, aber die Vorstellung geht weiter. Warum haben Sie es denn nicht einfach aufgegeben? Aufgeben? Ich wusste ja längst nicht mehr, wer ich wirklich war. Alles, was ich mit Brenners Biografie tat, war, sie meiner eigenen versunkenen Biografie anzunähern. Da war nur noch die Sehnsucht nach einem verlorenen Teil von mir. Aber ich war Brenner. Und ich konnte mich auch nur wie Brenner verhalten. Und ich konnte auch nur versuchen, Brenners Haut zu retten. Und jetzt habe ich meinen Doppelgänger überlebt. Aber ist das eine Garantie, dass ich länger lebe? Aktennotiz. Gerhard Brenner wird seit dem 9. Januar 1987 observiert. Hinweise einer Nachbarin der Brenners, die ihn mit einem Fernglas nachts durch eine Vorhangritze beobachtete und ihn an einem Funkgerät sitzen sah, aus ihrer Beschreibung ging hervor, dass es sich um ein solches gehandelt haben musste, brachten uns auf seine Spur. Allerdings brachte ein Versuch unserer Männer, die sich unter dem Vorwand, die Isolation von Brenners Haus überprüfen zu müssen, zu dem Haus Zutritt verschafft hatten, keine Beweise. Von diesem Tag an wurde Brenner noch vorsichtiger. Zwar verkehrte er in seiner Eigenschaft als Computerfachmann weiterhin in den hochverletzlichen Bereichen industrieller Betriebe, doch gelang es unseren Leuten vom Verfassungsschutz nicht, ihn bei unerlaubten Kontakten oder beim Fotografieren von Anlagen und Plänen, die der Geheimhaltung unterliegen, zu stellen. Einzig seine unmotivierten Fahrten in die Nähe der Grenze zur DDR hielten unser Misstrauen weiterhin wach. Sie kannten Brenner? Wir haben uns nie persönlich kennengelernt. Ich sah ihn auf Fotos in Super-8-Filmen. Ich kenne seine Biografie bis in die letzte Einzelheit, aber ich versuchte doch, ihn mir selbst anzunähern, so gut es ging. Und Brenner? Brenner kam in den Genuss gewisser Privilegien, weil er sich von seiner Frau scheiden ließ. Das war die einzige einschneidende Änderung in seinem Leben. Sie haben aus seinem Leben mehr gemacht, als er je hätte machen können. Kunststück. Es war kein großes Leben. Ich habe auf seinem Niveau angefangen, arbeitete in einer Autowerkstatt. In seinem Beruf als Fernfahrer hätte ich zwar kleinere Spionageaufträge übernehmen können, was die DDR-Fahrer der Deutrans hin und wieder getan haben. Die Möglichkeit, längere Zeit an einem Ort zu verweilen und Bekanntschaften anzuknüpfen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und sie auszuhorchen, hätte ich dann aber nicht gehabt. Also haben Sie sich zum Computerfachmann ausbilden lassen? Was Sie wahrscheinlich bereits waren. Natürlich. Ich habe Brenners Biografie aufgewertet. Ich habe sie veredelt. Seine Chance, dass ich ihm ähnlich sah und wir gleich alt sind. Waren. Die Motive, Herr Brenner, die Motive interessieren mich. Sie können sich wohl nicht vorstellen, dass man so etwas aus ideologischen Gründen tut. Ich war überzeugter Kommunist, Herr Ager. Ich bin so erzogen worden. Und als man mich zum Agenten ausbilden wollte, tat ich es aus Überzeugung. Kundschafter des Friedens, hieß es da drüben. Das ist doch eine vergleichsweise harmlose Bezeichnung für das, was Sie hier Spion nennen. Sie sind es also nicht mehr. Seit 20 Jahren lebe ich hier. Mit Brenners Biografie und seinen Handicaps. Und plötzlich wuchsen bei mir so etwas wie Visionen nach einer anderen Welt. Es waren die Visionen, die aus der Erfahrung der Welt von drüben entstanden, aber nichts mit der Welt zu tun hatten, in der ich jetzt lebe. Das trennt mich weiterhin von meinen Landsleuten drüben. Keine Flucht? Nicht einmal in den Schlaf? Die Schlaflosigkeit war Brenners Handicap und sie wurde zu meinem. Anfangs spielte ich diese Schlaflosigkeit, aber je länger ich damit lebte, desto mehr wurde sie zum Teil meines Wesens. Und so war es mit dem Alkohol. Ich vertrug keinen Alkohol mehr, weil ich keinen Alkohol trinken durfte, ohne Brenners Biografie zu unterlaufen. Und das wären doch die einzigen Möglichkeiten gewesen, zu vergessen. Für Augenblicke diese lastende Biografie zu verlassen und seine eigenen, wirklichen Träume zu leben. Brenners Träume sind mit ihm gestorben. Ein Mann hat uns verlassen. Gerhard Brenner ist in Erfüllung seiner Pflicht gestorben. Ein Mann, der sich keine Träume erlaubte, der das tat, was er an dem Platz... Aufregung bei unseren Kollegen drüben in der BRD genossen. Keine besonderen Bewegungen, Herr Hauptmann. Komm anzunehmen, dass Sie Brenners Tod mitbekommen haben. Ist ja auch schon lange her. Und da laufen ja zurzeit ganz andere Dinge. Wann war Ihr letzter Kontakt zu Brenner? Vor einer Woche. Und er lieferte wie üblich. Der nächste Treffpunkt? Zürich. Wann? Morgen Vormittag. Hätten Brenner warnen müssen. Zu spät. Wir haben eine Woche verloren. Ich denke, wir haben schon mehr als eine Woche verloren. Sie meinen, Brenner wurde vom BRD-Verfassungsschutz observiert? Ich bin überzeugt davon. Warum hat er uns nichts davon gesagt? Eben. Aber jetzt ist der echte Brenner tot. Das wäre eine Chance für unseren Brenner drüben. Sie sagen es. Es ist jetzt für ihn die Chance auszusteigen. Sie trauen ihm nicht mehr? Brenner ist ein Sicherheitsrisiko geworden. Die Mauer ist gefallen, die Spionage überlebt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir operieren außerhalb der Legalität, daran ändert sich nichts. Keinem offiziellen Gesetz verpflichtet. Ein Mikrokosmos in einem Kosmos, der sich verändert. Und wir sind die Voyeure, das kleine Korrektiv. Sie meinen, wir sollten Brenner jetzt... Ja, genau das. Nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Mann in Basel. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schach, Herr Haber. Sie bieten mir Schach mit Ihrem übrig gebliebenen Springer? Der Springer ist eine starke Waffe, ich sagte es schon. Und abgesehen davon, wie könnte ich plötzlich aus dieser vorgegebenen Partie aussteigen? Nächtelang haben Sie die Partien großer Schachmeister nachgespielt. Sie haben Brenners Schlaflosigkeit produktiv genutzt. Sie haben seine Schlaflosigkeit so perfekt nachgespielt, dass Ihnen der Schlaf wirklich abhanden gekommen ist. Ich bin Brenner. Ihr Springer schaut in die verkehrte Richtung. Heimwärts. Ein Fluchttier. Herr Springer. Die Blickrichtung ist nicht entscheidend, Herr Hager. Das einzig Wichtige, mein Springer bedroht Ihren König. Tödlich. Schach ist kein Glücksspiel. Da dominieren Logik, Beharrlichkeit, Konsequenz und Genie. Herr Springer, als Schachspieler hätten Sie aber auch mit dem Zufall rechnen müssen. Es gibt das, was man Schachblindheit nennt. Das sind Augenblicke, in denen sogar Großmeister übersehen können, dass eine ihrer Figuren gefährdet ist. Es geht darum, diesen Punkt möglichst weit hinauszuschieben. Vor 20 Jahren habe ich Brenners Leben übernommen und weitergelebt. Das soll mir erst einmal einer nachmachen. Zu Ende gelebt. Was nun? Das Ende kam unerwartet und schnell. Ja, jetzt plötzlich ist alles anders. Die Hypothese ist Realität geworden. Und kein Genie konnte den Zeitpunkt voraussagen. Ich sagte Schach. Ich weiß, Herr Springer, ich habe keine Chance. Der Todesstoß des Springers, seine letzte Tat. Ihre Kollegen drüben haben Sie hängen lassen. Man hat es versäumt, Sie über unsere Observierung zu informieren. Und Brenners Tod hat man Ihnen ebenfalls verschwiegen. Es wäre eine Chance gewesen, sich rechtzeitig abzusetzen. Matt, Herr Hager, Sie sind matt. Noch 3 Minuten und wir sind angekommen, Herr Springer. Springer oder Brenner, darauf kam es mir doch nicht an. Nicht auf den Namen, aber auf seine falsche Kindheit, auf die Erlebnisse eines anderen, die er zu seinen Erlebnissen machte. Nicht mehr imstande war, auseinanderzuhalten, was wirklich und was nur ein Stück Fantasie war. In seinem Leben gibt es keine verbindlichen Tatsachen. In Jena, Studium der Betriebswissenschaft, Angehöriger der Volksarmee, wo er nachrichtendienstlich ausgebildet wurde, Spezialist für Computer. Warum erzählen Sie mir das alles? Es ist ohne Bedeutung für mich. Sie sind seine Frau? Nicht die Frau Ludwig Springers. Sie haben die Chance, Frau Springer zu werden, wenn Sie aussagen. Was soll ich aussagen? Ich kenne nur Brenners Leben und dieses Leben gehört zu mir. Wenn ich aussage, verliere ich dieses Leben und mein eigenes damit. Nein, ich bleibe Frau Brenner, bis zu meinem oder zum Tod meines Mannes. An diesem Strumpf stricke ich unentwegt weiter. Basel. Hier steigen wir zusammen aus. Auf deutschem Territorium. Im bundesdeutschen Grenzbereich. Befürchtet das Bundesamt für Verfassungsschutz Komplikationen? Ihr Zürcher Termin wäre ohnehin geplatzt. So viel hat das BFV immerhin bereits arrangiert. Sie haben meine Frau besucht, nehme ich an. Diskret. Eine unserer Mitarbeiterinnen. Was ändert das? Ihre Verhörmethoden sind bekannt und Ihre Feinfühligkeit. Es handelt sich immerhin um Spionage. Da ist wohl Feinfühligkeit nicht unbedingt angezeigt. Als routinierter Schachspieler hätten Sie wissen dürfen, dass man die Dame ganz ins Spiel einbeziehen muss, wenn man überleben will. Sonst ist sie eine Schwachstelle im System. Ja, ja. Liebe ist eine Schwachstelle im System. Trotzdem haben Sie diese Partie gewonnen. Weil ich mit dieser weißen Dame nichts zu schaffen habe. Sie war eine Figur unter anderen. Darum haben Sie die Partie auf dem Brett gewonnen. Ein letzter Triumph, bevor ich als Verlierer abtrete. Haben Sie nicht etwas zurückgewonnen, Herr Springer? Ihre Identität. Sie sind ein Agentenjäger und wissen doch so wenig von der Psyche eines Agenten. Es gibt kein Zurück in die alte Identität. Ankommen bei sich selbst dort, wovor man ausgegangen ist, ist gleichbedeutend mit dem Ende. Der Ausgangspunkt hat sich aufgelöst. Die Welt, aus der ich kam, hat sich ganz plötzlich verändert. Mit all dem hat doch mein Leben nichts mehr zu tun. Ein enttarnter Agent ist ein toter Agent? Nur ein enttarnter Agent einer feindlichen Macht ist ein guter Agent. Brenner ist tot. Sie nicht. So, Badischer Bahnhof. Sehen Sie den Mann? Dort auf dem Bahnsteig? Der Mann im grauen Regenmantel? Kennen Sie ihn? Wir wissen doch beide, wie diese Männer vom Fach aussehen. Wer anders könnte es sein als der Mann, der Brenner töten soll? Brenner ist tot. Natürlich. Es hat Ihnen wohl ein gutes Gefühl von Befriedigung vermittelt, mich auf meiner Reise zu begleiten. Ein kleiner Triumph, den ich gerne auskoste, gebe ich zu. Obwohl Sie gleich Bescheid wussten, mit wem Sie es zu tun hatten. Wobei Sie noch immer nicht begriffen haben, mit wem Sie es zu tun haben, Herr Hager. Mit Ludwig Springer, alias Gerhard Brenner, Spion im Dienste der DDR. Darf ich Sie bitten, meinen Koffer zu tragen? Der Inhalt wird Sie interessieren. Ist nicht mehr mein Bier. Das Vermächtnis des Ludwig Springer? Des Gerhard Brenner. Sein Leben bleibt mein Leben. Warum haben Sie mich auf den Mann auf dem Bahnsteig aufmerksam gemacht? Ich hänge am Leben, trotzdem. An welchem Leben? An Springers oder an Brenners Leben? Am Leben an sich. Das geht nicht. Es gibt kein Leben an sich. Warum sollte ich nicht ein drittes Leben leben können? Ein Leben als was? Als wer? Da. Der Mann greift in seine Manteltasche. Er wird nicht schießen, Herr Brenner. Nicht hier auf dem Bahnhof. Kommen Sie. Gehen Sie hinter mir, Herr Brenner. sind dann... Sind Sie getroffen, Herr Hager? Am Arm. Wo ist der Koffer? Der Koffer ist weg, Herr Hager. Ach, Sie haben es gewusst. Was habe ich gewusst? Dass der Mann auf mich und nicht auf Sie schießen würde. Mein Überraschungszug, nicht mehr als ein Einfall. Sie haben meinen Koffer getragen, ein Stück meiner Vergangenheit. So schnell geht das? Sie können mich nicht dingfest machen, Herr Hager, weil ich alle Dinge aus meinem falschen Leben eliminiert habe. Mein falsches Leben ist eine bloße Fiktion. Man kann erst dann sterben, wenn man seinen Doppelgänger gesehen hat. Und wenn man ihn hat sterben sehen. Das ist mir erspart geblieben. Und deshalb überlebe ich als ein anderer. Sie werden es überleben, Herr Hager. Dazu ist Ihre Verletzung nicht schwer genug. Ich fange neu an, mit den Chancen, die jeder für sich beanspruchen kann, der ein neues Leben beginnt. Das geht nicht, Brenner. Das Gedächtnis ist Teil unseres Lebens. Meine Vergangenheit ist aufgebraucht. Legen Sie wohl. Die Meisterpartie. Kriminalhörspiel von Peter Zeintler. Mit Felix von Manteuffel als Gerhard Brenner und Friedhelm Tock als Hager. In weiteren Rollen Eva Garg, Anke Hartwig, Klaus Lübkes, Christian May, Wolfgang Reinsch, Karin Schröder, Hans-Edgar Stecher, Andreas Serda und Helmut Wüstmann. Ton Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler und Regine Schneider, Regieassistenz Klaus Lübkes, Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1990. Am nächsten Montag um 21.30 Uhr gibt es die Ursendung eines Kriminalhörspiels. Christoph Güsken erzählt die Geschichte des Zeichners Laurin Svensson, dessen Karikatur Krisensitzung Schlagzeilen macht. Das Bild zeigt Jesus, den Propheten Elias und Mohammed bei einem feuchtfröhlichen Abendmahl. Svensson wird auf offener Straße entführt. In einem auf YouTube veröffentlichten Video bekennt sich eine Gruppe namens Deutsches Kalifat zu der Entführung und kündigt eine Hinrichtung vor laufender Kamera an. Dem Leiter der Soko, Heiko Lübeck, und Hauptkommissarin Aygün Kleist bleiben nur wenige Stunden, um herauszufinden, wer hinter der Tat steckt. Hat Ihr Mann in der letzten Zeit Drohungen erhalten? Früher schon. Als der erste Band mit seinen Zeichnungen herauskam, mussten wir unsere Telefonnummer ändern, aber das ist lange her. In der letzten Zeit gab es da nichts mehr. Damals wurde eine Fatwa gegen ihn verhängt? Ach, ein iranischer Mullah rief alle Gläubigen dazu auf, ihn umzubringen. Laurin bekam Polizeischutz. Er konnte nicht mal mit dem Hund gehen, ohne dass er das vorher mit Sicherheitsbeamten besprechen sollte. Dabei gab es aber nie irgendeinen Vorfall. Wie kam er dazu, sich mit Islamisten anzulegen? Er hat sich nicht angelegt. Laurin hat einen unfehlbaren Sinn für Pointen und schießt gern mal übers Ziel hinaus. Aber das ist ein freies Land, hat er immer gesagt. Man hat das Recht, seine Meinung zu sagen, ebenso wie die Meinung anderer, mit allen Mitteln zu bekämpfen. Mit allen Mitteln zu bekämpfen? Ach, das war nicht ganz ernst gemeint. Das meiste, was er sagt, meint er nicht hundertprozentig ernst. Sie meinen, dass er gar keinen festen Standpunkt vertritt? Nein, das will ich nicht sagen. Aber er denkt nicht politisch. Letztlich war das alles für ihn nicht mehr als ein Spiel. War? Hat sich das geändert? Ja. Nach den Anschlägen in Paris hat er ein Interview gegeben. Er nannte die militanten islamistischen Gruppen rechtsextrem und bezeichnete sie als Salafaschisten. Und dann hat er diese Karikatur für die Spottdrossel gezeichnet. Die Krisensitzung? Genau. Als die Bilder vom Anschlag im Fernsehen kamen, war er entsetzt und schockiert, wie wir alle. Er bekam die Chance, sich dazu zu äußern, und die hat er genutzt, und dafür soll er jetzt... Keine Sorge, Frau Svensson. Wir haben noch mehr als 10 Stunden. Am besten, Sie begleiten mich ins Präsidium. Gotteskrieger von Christoph Güsken. Ursendung am nächsten Montag, das ist der 9. November, um 21.30 Uhr. Eine Voraufführung dieses spannenden Kriminalhörspiels wird es am 8. November um 19.30 Uhr in Berlin geben, im Heimathafen Neukölln. Autor und Regisseur werden anwesend sein. Sie freuen sich auf ein Gespräch mit den Gästen. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt bleibt uns jetzt noch Zeit für ein musikalisches Geräusch, ein Stück aus unserer Reihe Sonorisationen.